1. Danaxo ich den hohen Priester Josua vor dem Engel Jahwe stehen, waren der Satan zu seiner Rechten bereitstand, in anzuklagen. 2. Doch Jahwe sprach zum Satan, Jahwe, der Jerusalem erwalt hat, befiehlt dir zu schweigen, Satan. Ist dieser Mann nicht wie ein Holzscheit, das dem für Interessen wird? 3. Josua trug jedoch schmutzige Kleider, als vor dem Engel stand. 4. Daraufhin befahl der Engel den Umstehenden, sieht ihm die schmutzigen Kleider aus, dann sagt zu Josua, sieh, ich habe den Schuld von dir genommen und lasse dir nun festlich gewonder anliegen. 5. Anschließend befahl setzt ihm einen reinen Turban auf den Kopf, so legten sie ihm einen reinen Turbanen und zogen ihm die Gewanderen, waren der Engel Jahwe's Debi war. 6. Und der Engel Jahwe's gab Josua feierlich die Folgen zu sichern. 7. So spricht Jahwe der Herrscherin, wenn du meinen Wegen folgst und mein Vorschriften beachtest, dann wirst du mein Haus verwalten und mein Vorhof beaufsichtigen, zu dem Wort ich dir Zugang zu meinen Dienern hier gewähren. 8. Hör, hoher Priester Josua, du und dein Gefährten, die vor dir sitzen. Den sie deinen Allsachen für ein zukünftig wunderbar Entwicklung, ich werde bald meinen Connect, den Spross, kommen lassen. 9. Den auf dem Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf diesem einen Stein ruhen sieben Augen, werde ich selbst ein Inschrift anbringen, spricht Jahwe der Herrscherin, und die should Diocese lands an einem einzigen Tag besiegen. 10. An jenem Tag, spricht Jahwe der Herrscherin, werdet einander unter Weinstock und Feigenbaum einladen können.